Absurder Pfaffe! Wärst du nicht in Unnatur verschlemmert, wer hätte dein eigenes Augenlicht vom Urlicht abgedämmet? Du Esel, willst zu Demut mich Demütigsten ermahnen? Höre doch den Narrenstolz um dich und Pfefferei i ahnen. Goethe.